auf Beschlüsse des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland vom 20. März bis 1. April 2015. Ticketnummer 133890, Beamerlampe des LV-Beamers. Das ist ein Antrag, ein Finanzantrag über 241,20 € für eine neue Lampe für den Beamer. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 133789, Finanzantrag Barkasse LPT 151. Das Orga-Team beantragt 500 € für die Barkasse auf dem LPT. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 133600, Finanzantrag Reisekostenbudget in Höhe von 200 € aus dem VKV Warendorf. Wir beantragen die Bereitstellung von einem Budget in Höhe von 200 € aus dem Konto des virtuellen Kreisverbandes Warendorf. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Anmerkung des Vorstands. Kein Reisekostenbudget ohne konkreten Auftrag seitens des KVs oder VKVs, ohne konkrete Beauftragung und ohne explizite Benennung des oder der Begünstigten. Ticketnummer 133713, das ist ein VKV-Antrag aus Heinsberg. Es geht um 28 € um die Plakate der Bundestagswahl 2013 zu entsorgen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 133790, Finanzantrag Catering LPT 151. Dieser Antrag kommt ebenfalls vom LPT Orga Team. Hallo lieber Vorstand, für das Catering auf dem LPT beantragen wir ein Budget in Höhe von 300 €. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 133120, das ist ein Finanzantrag, ein VKV-Antrag aus Soest. Es geht um die Filmvorführung Wer rettet wen und der VKV beantragt Finanzmittel in Höhe von 100 €, die zweckgebunden sind für den Mietanteil an dem Schlachthofkino in Soest. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 133447, Bremen braucht Hilfe, Bürgerschaftswahl. Der Landesvorstand möge beschließen, dass der Landesverband Nordrhein-Westfalen 2000 € zur Verfügung stellt für Reisekosten zur Wahlkampfhilfe nach Bremen. Diesem Antrag wurde stattgegeben.